ohne Speck ein Dezer zu. Wat ohne Ulkne kege bloß, wat ohne Schume jod las bir, es kölle ohne Paste lir. Blau sind die Augen der Frauen beim Weine. Darum trinkt rein Wein, Männer, seid schlau. Dann seid am Ende auf ihr Kornblumen blau. Dann nix, Marie, ist das dann ja nix, ein Ehelüschen, was mit dir kocht, ne Stall voll Küchelschor, mit dicke Büchelschor, und neben Beie Pötzchen an der Post. Ich mache mir ein Stück Idee, bei der Familie Schmidt. Was reden die Feuer, wenn doch die Landtreue die ganzen Ohren lässt, rot mit dem Kaffee, das thank you. sei doch nicht so zimperlich, duze, duze, duze mich, sei doch nicht so zimperlich, duze, duze mich. Ja, komm, kiddel mich, kiddel mich, kiddel mich, oh, das helf ich wann ich jähn. Ja, komm, kiddel mich, kiddel mich, kiddel mich, oh, das helf ich wann ich jähn.